Das Hörspiel Zikadenbaum, eine melancholische Erinnerung an Ernst Schnabels Welt der Wunder und Entdeckungen. Sonisches Hörspiel von Helmut Kopetzky. Der Autor, Jahrgang 1940, lebt als freiberuflicher Schriftsteller und Dokumentarist, teils in Fulda, teils in Berlin. Dazu: Im Radio hat er die Welt erzählt. Damals, als diese Welt noch weit war, unerreichbar für die meisten Nachkriegsdeutschen. Doch als der Seemann, Schriftsteller und Rundfunkmacher Ernst Schnabel, er lebte von 1913 bis 1986, nach Brasilien flog, zu Ortsterminen für sein letztes Buch Auf der Höhe der Messingstadt, war der Globus schon im Jet-Tempo geschrumpft. Kein Bedarf mehr an Welterzählern. Grauer Himmel. Graue, schweißtreibende Luft. Der Wall des Waldes. Baumleichen. Zikadenbaum. Spuren eines toten Schriftstellers in seinem letzten Buch. Oder Die Beschleunigung der Welt. Amazonisches Hörspiel von Helmut Kopetzky. Ernst Schnabel, Schriftsteller, geboren Zittau 1913, gestorben in Berlin 1986, Seemann, nach dem Zweiten Weltkrieg Dramaturg und Rundfunkintendant in Hamburg, engagierter Fürsprecher der jungen deutschen Nachkriegsliteratur, schrieb Romane, Hörspiele und Funkfeatures. Die Reise nach Savannah, 1939. Nachtwind, 1941. Interview mit einem Stern, 1951. Die Reise nach Savannah. Großes Tamtam, 1953. Nachtwind, 1951. Der sechste Gesang, 1956. Interview mit einem Stern, 1950. Anne Frank, Spur eines Kindes, 1958. Ich und die Könige, 1958. Fremde ohne Souvenir, 1961. Lidice, 1961. Das Floß der Medusa, Oratorium, 1968. Ein Tag wie morgen, 1971. Hurricane, 1972. Zwei Männer in Betrachtung des Mondes, 1974. Auf der Höhe der Messingstadt, 1979. Ich hab ihn verpasst. Immer wieder verpasst. Ich hätte ihn ansprechen können. Fast täglich sind wir uns begegnet. Das weiß ich. Jetzt. Denken Sie mal an den Sputnik, mit dem es anfängt. Der magere ältere Herr auf den Fotos, das war er. Natürlich war seine Sensation ein Donnerschlag. Gesehen und kaum wahrgenommen, ein Passant. Damals kannte ich nur seine Stimme. mehr. Sie genügte mir. Nur, weil es Ding gleich mehr. Hier sind der Norddeutsche Rundfunk, der Sender Freies Berlin und der Südwestfunk. Sie hören Ernst Schnabel. Ich war gerade in Frankreich unterwegs, als eines Tages in D'Avignon im Radio gesagt wurde, dass man an diesem Abend im Süden des Landes den Sputnik werde sehen können. Ich wollte gar nicht nochmal sehen, aber da der Umweg nicht so groß war, fuhr ich hin. Gleich bei der Einfahrt hörte man die Lautsprecherwagen der KP, die Nachrichten wiederholten. Und am Hafen stand schon alles, Menschenmassen. Und ein paar Jahre später habe ich ein ganz merkwürdiges Erlebnis gehabt, am Amazonas Tiefenbusch, wo Kolumbien, Brasilien, Peru zusammenstoßen. Ich war mit einem Tierfänger und einem jungen Mädchen zu einem Indianerdorf gefahren. Die Indianer waren Tikunas, halb gezähmt, halb schon verkommen. Das junge Mädchen hat einen ganzen Packen Bonbons mitgenommen. Wo sie sich blicken ließ, traten die Kinder in Schlange an, Kopf an Kopf, und streckten ihre Hände aus. Wer sie dazu erzogen hatte, weiß ich nicht. Sie waren eine exakt gedrillte kleine Herde und zum Heulen. Er wohnte mir genau gegenüber, Knesebeckstraße 16. Jedes Mal, wenn ich aus dem Haus komme, fällt mein Blick auf die dunkelbraun lackierte Tür mit dem Engelskopf aus Gusseisen. Zu spät. Plötzlich war er einfach ein alter Mann, obwohl er noch gar kein alter Mann war. Nicht? Er war ja, also er hatte einen Schlaganfall erlitten und war halbseitig gelähmt, was ihn also die letzten Jahre seines Lebens, die letzten 6 Jahre fast qualvoll verbringen ließ. Er war natürlich auch oft sehr, sehr krank, langweilig, böse. Ich habe ihn einfach sehr verdammt durch. Entweder mochte er jemand auf den ersten Blick oder dieser Tod, da konnte man auch wenig kennen. Offen, sehr offen und auch wirklich, also direkt stolz. Richtig verletzt. Der Tod passte nicht zu ihm. Er hat doch nie gejammert. Er war stolz. Er war einfach so der Mann und die Männer waren erstmal und dann kam die Frau. So. Ach, er war ein liebenswerter, krantiger Mann. Er war wirklich sowas von liebenswert und konnte so herzlich auch sein. Er war nie langweilig. Nach seinem ersten Herzinfarkt lernte er fliegen. Er hatte auch einen Charme immer noch. Er hatte wirklich einen unglaublichen Charme und einen Witz und seine Augen so wach und ironisch, aber... Er ist erzogen worden in der Fürstenschule in Meißen mit einem Stipendium der Familie Hardenberg-Novalis. Er konnte nicht studieren, weil kein Geld da war und es schien ihm die einzige Möglichkeit, zur Seefahrt zu gehen. Er war 16 Jahre Seemann. Im Krieg sogar Geleitzugführer, Kommandant auf einem Vorpostenboot. Aber er hasste den Krieg. Ein Seemann aus Sachsen, Josef Konrad im Spind. Alle Weltumsegler waren für ihn Dichter. Marco Polo, Humboldt, Nansen, Vitus Bering, Sven Hedin. Sie schrieben Epik, dichteten in Seemeilen. Der letzte war Charles Lindbergh, der Atlantikflieger. Lindbergh hat auch noch ein Buch geschrieben, ein fabelhaftes Buch. Ganze Strecken, reine Dichtung. Im Juli 1969 landete Neil Armstrong auf dem Mond. Er sagte, als er seinen Fuß aufsetzte, dies ist ein kleiner Schritt für einen einzelnen Mann, aber ein Riesenschritt für die Menschheit. Um 3.53 Uhr sahen wir das erste Fernsehbild, etwas verschwommen, nicht ganz zu entziffern, bis sich etwas bewegte. Armstrongs Fuß, dem 3.56 Uhr den Mond berührte. Sein berühmter kleiner Schritt und unser Riesenschritt. Aldrin sagte später, wir befanden uns in einer einzigartigen, fast mystischen Umgebung. Armstrong fand die Aussicht einfach herrlich. Das geht über alle visuellen Eindrücke hinaus, die ich je und so weiter und so weiter. Ergriffene Redensarten mit einem Mitteilungswert gleich null. Der berühmte Satz von Benjamin war wieder einmal wahr geworden, dass jeder Morgen uns über die Neuigkeiten des Erdkreises unterrichte und uns doch arm lasse an merkwürdigen Geschichten. Beinahe nichts, was geschieht, komme der Erzählung zugute, beinahe alles der bloßen Information. Wir waren informiert. Das war's. Und das war alles. Die Menschheit hatte keinen Schritt getan und einen Riesenschritt schon gar nicht. Es fehlt an Geschichten, die merkwürdig gewesen wären. Hier redete die blanke Technik. Die Mittagszeit wurde es heiß im Busch und die Zikaden brüllten, dass es ihm in den Ohren gellte. Sein Weg führte ihn genau in das Gebrüll hinein. Er kam zu einer Lichtung, in deren Mitte ein riesenhafter gelber Baum stand. Der Baum war tot. Was ihn gelb machte, waren Millionen toter und sterbender Zikaden. Die leeren Hülsen und Exkremente der Sterbenden rieselten unaufhörlich aus der Höhe herab. Und hier, in der Mitte des Gebrülls, war es vollkommen still. Steig ab und geh zwischen den beiden Bergen dort weiter, bis du die Messingstadt erblickst. Dann mach vor ihr Halt und geh nicht in sie hinein. Seltsames Motto einer seltsamen Geschichte. Auf der Höhe der Messingstadt, sein letztes Buch. Dreimal geht der Held verloren. In der zweiten Episode wird er schon ermordet. Aber in der dritten... Es kann auch anders gewesen sein. ...landet er in Belém do Pará, an der Amazonasmündung. Larsson, leitender Angestellter der Firma Johansson und Johansson, Göteborg, Spezialist für Talsperren. Und zwar in den Jahren... In den Jahren, als Johansson Göteborg anfing, sich für die riesigen Straßen- und Brückenbauprojekte im Amazonasbecken zu interessieren. Em nome da Varig, o comandante Halim e sua tripulação dão-lhes as boas-vindas a bordo do Boeing 767... da continuação do voo de número 300 para Manaus, com escalas em Fortaleza, São Luís e Belém. Als Ernst Schnabel selber nach Belém flog, war er 55 Jahre alt. In Brasilien herrschte eine Ditadura Constitucional unter General Silva. In Washington regierte Lyndon B. Johnson. In Bonn Kurt Georg Kiesinger. Und Ernesto Che Guevara, der Guerillaführer, war seit 5 Monaten tot. Der Autor brauchte Ortstermine. Riechen, hören, schmecken. Amazonas Delta. Boxershorts knallt seiner Liebsten gegen Mittag eine gerade Rechte ins Gesicht. Ein Faden Blut. Bettler ohne Unterleib. Wie auf Backblechen. Helft den Leprakranken. Welse und Piranhas. Pirarucu-Leichen. Aufgeschlitzte junge Haifische. Die unverkauften Krebse in den Körben. Nur noch grauer Schlamm. Um diese Stunde entleert sich das Hafenbecken in den Rio Tocantins, entblößt sein Innerstes, lüstern die Geier, die Ebbe stinkt nach Aas. Regen schwoll an. Der Rest des Tages ertrank. Die Ufer ergossen sich, die Haut des Flusses wurde weiß wie verschneit. Die schwarz glänzenden Geier starrten unbewegt über den Strom hin, der sich im Regen wälzte. Alle Wasser der Welt. Er liebte den Koffergeruch. Schnabel war der letzte Reisende. Er liebte den Koffergeruch. Schnabel war der letzte Reisende. Der letzte Reisende. Schnabel war der letzte Reisende. Er war voller Geschichten. War der letzte Reisende. Es hieß immer Ruhe. Ruhe. Schnabel kommt im Radio. Schnabel kommt im Radio. Es gab noch weiße Flecken auf der Landkarte. Letzte Dienstreise des Kraftwerkbauers Larsson, Göteborg, durch Amazonien. Vive Nimos verließ am 1. März um 22 Uhr den Flusshafen von Belém do Pará, den sie aus New York kommend am Vortage angelaufen hatte. Sie zog an Piers und ankernden Seeschiffen vorbei und glitt in die Nacht. Auf dem Amazonas. 2. März. Ernst Schnabel auf dem Bootsdeck stehend. Noch 4000 Kilometer bis Iquitos in Peru. Jesus, Freund und Zuversicht. Eine Gruppe Internatsschüler fährt singend in die Ferien. Duftend wie Limonenseife. Blank wie der Tag. Larsson entdeckt Cher, entmutigt vom Anblick der Wassermassen. Er holte eine Flasche Whisky heraus und zwei große Stahlbecher. Haben Sie einmal von meinem Landsmann André gehört? Meinen Sie den Luftschiffer? Ja, den meine ich. Den Verrückten, der mit seinem Ballon den Nordpol erreichen wollte. André wäre ich gerne gewesen. Aufsteigen und nie ankommen. Larsson befand sich in einer Ratlosigkeit, die er nie in seinem Leben gekannt hatte. 150.000 Tonnen Wasser pro Sekunde. Großer Gott. Schnabel schreibt auf. Grauer Himmel. Grauer Himmel. Graue, schweißtreibende Luft. Graue, schweißtreibende Luft. Der Wall des Waldes. Baumleichen. Der Wall des Waldes. Baumleichen. Thank you. Larsson hat das Schiff gewechselt. Die Venimos fuhr zu schnell. Dies ist eine plumpe kleine Barca. Offen, ohne Seitenwände. Keine 15 Meter lang, aus Holz. Sie heißt Deus Econoscu, Gott mit uns. Hält an jedem Bootsstück. Die Gesichter wechseln mit den Stunden, Tagen. Neun Knoten Strom auf. Zeit genug für Larsson in der Hängematte und die Hungerleider Backbords, Armutsemigranten aus dem Dschungel, Haut und Knochen. Zeit genug für uns alle. Nachforschungen in Berlin. Wir sind jetzt in den Ladenräumen in der Knesebeckstraße 16. Und zwar in dem hinteren Raum, in dem Ernesto gewohnt hat. Der Fußboden ist aus Stein, wegen akuter Brandgefahr, die bestand, weil er ein starker Raucher war und oft also die Zigaretten, brennende Zigaretten fallen ließ und vergaß. Heute befinden sich in diesen Räumen, wie man hört, eine Kopieranstalt. Hier stehen Maschinen. Dort, wo Ernestos Bett stand, sind jetzt Regale mit Papier. Wir können ja weiterschreiten und sehen, was sich hinten in dem Küchenraum abspielt, wo Ernesto sehr viel Zeit verbracht. Das muss ein unglaublich gut aussehender Mann gewesen sein. Ich habe ihn eben erst so kennengelernt, nach dem Schlaganfall. Morgens und abends kam jemand und hat für ihn gekocht oder seinen Kaffee gekocht. Und dann saß er da und hat gewartet, bis eben jemand kam. Nicht? Allein bis er sich angezogen hat. Aber er wollte in die Bar. Und er hat es fast jeden Abend gemacht. Und schlurfte sehr, sehr mühsam von dieser kleinen Bar dann bis zur Tür und durch den Hinterhof. Den ich verpasst hatte tagtäglich, Schritt vor Schritt im Schneckengang. Ich dachte, armer Mensch, wenn mir das bloß nicht eines Tages zustößt. Für ihn hörte die Welt nicht auf, irgendwelche Wunder zu haben. Zu seiner Zeit, als er noch reiste. Ich weiß nicht, ob es heute noch so wäre, ob er noch Wunder entdecken würde. Er war eigentlich ein altmodischer Mensch. Ein eigentlich altmodischer Mensch. Romantiker der Wirklichkeit. Inseln, sagte er, sind Berge auf dem Meeresboden. Schnabel sagte, wenn du in Stockholm zu Bett gehst, drehst du den Neuseeländern den Rücken zu. Schnabel war mein Welterzähler. Ich habe die drei großen Ozeane gesehen, die sind leer. Ich habe Amerika gesehen, die Hälfte ist Gebirge und Wüste. Griechenland ist ein Gebirge, der Balkan, Kars. Ich habe Indien gesehen, die Hälfte Gebirge und Wüste. Persien, ein Mondgebirge. Arabien, Wüste. Ich habe gesehen, dass die Wüste ausgebrannte Asche ist. Es gibt darin mehr Meteorsteine aus dem Weltraum als Menschen. Da unten der Stern, grün als da unten Leben. Ein wenig grün. Aber alles in allem ist nicht viel davon zu sehen. Und es beherrscht ihn nicht. Es gibt nicht mehr Leben auf ihm als Moos auf einem alten Stein. Thank you. Die Spur des Autors. Am fünften Tag machte das Schiff unter einer Stadt am nördlichen Ufer fest, um Gummi an Bord zu nehmen. Eine Sorte Rohgummi, aus dem Kaugummi gemacht wird. Es war eine stille Stadt. Jedes Anlegemanöver eine Zirkusvorstellung. Gaukler, Akrobaten, Schlangenmenschen. Schwitzende Athleten stemmen Mehlsäcke. Die Deus Econoscu weiß bestäubt. Schnee liegt auf den Planken. Am Ufer baden halbnackte Chauffeure des Chevrolets de Latifundiarios. Benzinlachen. Unter einem Sonnensegel spielen die Matrosen Domino. Die Stadt heißt Itaguaziara. Schnabel geht an Land, Kaffee trinken. Kein Flugplatz, keine Eisenbahnstation. Die Hauptstraße ist 20 Kilometer lang und führt zu nichts. Nur Wald und Fluss. Er sagte selten ich. Er nannte sich unser Mann, der Reisende, der Autor. Er. Unser Mann. Odysseus. Der Reisende. Oder Larsson. Nannte sich der zum Autor. Beispiel Odysseus. Unser Mann. Er. Der Autor. Er. Odysseus. Odysseus. Larsson ging an Land. Am Nachmittag geriet Larsson in ein sumpfiges Waldgebiet und eine Herde Affen jagte vor ihm her. Er ging lachend weiter, bis er sah, dass sich am Boden unter einem Blatt etwas bewegte. Er hob das Blatt vorsichtig in die Höhe. Ein kleiner Affe lag darunter, der krank war. Er hatte klägliche Augen. Larsson driftet ab. Larsson, avisiert von seiner Firma bei Regierungsstellen in Iquitos, fahnenflüchtig. Ein Versprengter. Teerflecken auf seiner Ingenieurtuchhose. Deserteurbart. Für die Nachtvögel ist dieses Boot mit seinem Glühbirnengefunzel nur ein schwacher Funke. Und die Sechsjährige lehnt schaukelnd ihren Kopf an Larssons Schulter. Und das war ein Gefühl, das er kaum je in seinem Leben gekannt hatte. Und ihm war wohl. Barker zittert vor Erschöpfung, hechelt dampft, Kolben glühend, Treibstoffnebel fällt. Nachtgemeinschaft. Die Fledermausreihe der Schläfer im Gleichtakt. Larsson tief in seinem Leinenbeutel, wie ersoffen, friert, träumt Wasser, flut. 100.000 Tonnen pro Sekunde. Thank you. Schwimmwesten in schreiendem Orange. Stämme knirschen, Äste brechen. Alle Tiere flüchten. Berlin. Ja, was ist es denn, Jakob? Was ist denn das für eine Karte? Das ist eine Meereskarte, nicht? Das ist die Seefahrerkarte. Die Seefahrerkarte. Das weißt du aber nicht mehr, wo er war, was er dir gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob er da schon mal war, aber er wollte auf alle Fälle wollte er noch mal nach Indien. Nach Indien? Indien wollte er. Und fragte mich auch noch, das weiß ich, er fragte mich, ob ich mit will. Und da meinte ich, nee. Und da lächelte er mich auch so an und da meinte er, naja, das wird wohl sowieso nichts werden. Ja, also die hing in seiner Küche ihm gegenüber und er saß halt immer und hat sich diese Karte angeguckt. Hat halt immer erzählt, irgendwas. Einfach spannend erzählt, richtig aufregend, wo er war und das alles. Also eben deswegen auch die Seekarte hat mir halt genau, und die Tiefen und die Höhen und wo es gefährlich, wo Strömungen sind und halt so eine Sache, hat mir das richtig erklärt, damit ich es als 15-Jähriger gut verstehe. So hat das mir das erklärt. Seine Tochter hat ihm einen Stern geschenkt. Im Sternbild des Pegasus. Das war aber reiner Zufall, das konnte man sich nicht aussuchen. Heißt ein Stern Ernst Schnabel. Und das ist im Sternverzeichnis festgehalten. Der Globus unter seinen Füßen weggeschrumpft. Weggeschrumpft. Ja, wir stehen jetzt im Hauseingang, Knesebeckstraße 16. Ich habe gerade die. Wir stehen jetzt im Hauseingang Knesebeckstraße 16. Ich habe gerade die Haustür geöffnet. Das ist eine schwere Eisentür. Das war sein Hauptfeind, da hat er wahnsinnig zu kämpfen gehabt, um diese Tür aufzustoßen, um ins Haus zu gelangen und umgekehrt, um aus dem Haus zu gelangen. Der konnte nicht so schnell, nicht schnell genug durch die Tür gehen, sodass ihn oft die Tür also noch beim Zugehen auch noch stieß, in den Rücken stieß. Er konnte ja nur im Schneckentempo laufen. Und dann musste er auch noch gegen dieses Gewicht kämpfen. Dass die Tür, die haut einen fast um, so schwer ist die. Da zog er seine Bahn zwischen den Passanten südwärts bis zum Rand der Welt, Grollmann-Ecke-Kranzstraße. Der Dschungel hatte sich zurückgezogen. Keine Anacondas, keine Papageien mehr. Kein Horizont. Jenseits der Schmetterlingsmauer. Dann war es soweit, dass er keinen Schnaps und keine Zigaretten mehr einkaufen konnte, weil ihm das Bargeld ausgegangen war. Am nächsten Morgen setzte sich Larsson in den Einbaum des José Ramón Castillo, 25 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in der Bretterhütte mit der grünen Tür. Klar, wenn man sich vorstellt, wie er da gelebt hat, an seinem Küchentisch sitzend und nur gewartet hat, bis jemand kommt und sagt, ach, wenn ich doch endlich mal sterben könnte. Er empfand es als ungerecht, dass er wie durch einen Blitz halbiert wurde. Warum halbiert? Warum nicht tot? Er hat oft gesagt, er möchte sterben. Also jetzt wird es Zeit, jetzt möchte ich gerne sterben und... Doch, das hat er sehr, sehr oft sogar gesagt, wenn ich doch bloß endlich sterben könnte. Er wollte nicht mehr. Dann der große Kanupfad. Igarapé. Die Brettwurzeln des Sumauma-Baums. Die Ruderblätter schneiden in die Haut des Wassers. In der fünften Reisewoche, nun schon in Peru. Hier, schreibt Schnabel, kann einer völlig verschwinden. Man hätte Larssons Weg durch den Wald verfolgen können. Denn 3 oder 4 Tage lang flogen die Vögel auf, wo er ging. In dieser Zeit passierte er eine Mauer von Schmetterlingen. Die Schmetterlinge waren gelb. Doch gegen den Himmel gesehen sahen sie grau aus. Sie schwirrten so dicht um seinen Kopf, dass er kaum atmen konnte. Am vierten oder fünften Tage flogen keine Vögel mehr auf. Und wieder etwas später sammelten sich die Vögel um einen Punkt, der nicht weit vom Ufer des Amazonas entfernt war. Es waren dieselben Vögel, die vorher vor Larsson geflohen waren. Der Schriftsteller verlässt Brasilien im April 1968. Das Buch von Larssons Irrfahrten erscheint 11 Jahre später. Es wird kein Erfolg. Kein Bedarf mehr an Geschichten. Kein Bedarf mehr an Geschichten. Als Schriftsteller, sagte er, bin ich doch gar nicht mehr vorhanden. Schnabel zieht nicht mehr. Da standen seine Bücher von Anfang an und wurden einfach nicht gekauft. Das wusste er auch. Erklärung für Ernst Schnabel habe ich nicht. Der magere ältere Herr auf den Fotos, das war er. Gesehen und kaum wahrgenommen, ein Passant. Ich hätte ihn ansprechen können. Fast täglich sind wir uns begegnet. Das weiß ich. Jetzt. Damals kannte ich nur seine Stimme. Sie genügte mir. Der Schriftsteller und Funkautor Ernst Schnabel stirbt im Januar 1986 in Berlin. Knesebeckstraße 16, Hinterhaus. Ein kleines rotes Radio auf den Knien. Die Beschleunigung der Welt. Ein amazonisches Hörspiel von Helmut Kopetzky. Die Sprecher waren Ulrich Lipka, Hans-Peter Reinecke und Jecki Schwarz. Dazu die Stimme von Ernst Schnabel und zahlreiche Originaltonstimmen. Realisation Heidrun und Helmut Kopetzky.